Just Ask Max. Frag doch mal den Max. Frag doch mal den Max. Frag doch mal den Max. Just Ask Max. Hallo, liebe Freunde. Ich bin Max. Und dies ist die neue Rubrik der Talentfabrik. Frag doch mal den Max. Hier können alle kleinen Leute mir Fragen zu bestimmten Themen stellen. Ich werde versuchen, euch mit Hilfe meines unerschöpflichen Wissens Antworten zu liefern. Heute geht es um einen der bekanntesten Berliner aller Zeiten. Er war klein, weiß und süß. Nun ist er groß, grau und nass. Ihr habt es sicherlich schon erraten. Es geht um den kürzlich verstorbenen Eisbären Knut. Dann wollen wir mal gleich zu euren Fragen kommen. Der kleine Tommy, 8, aus Prenzlauer Berg fragt: Max, warum ist der Knut denn nicht mehr? Ja, Tommy, das wüssten wir alle gern. Vielleicht ist ihm der Rummel ein bisschen zu viel geloben. So ein Rockstar-Leben, das ist halt nichts für jeden. Kann sein, dass er ein bisschen zu viel Eis geraucht oder Schnee gezogen hat. Fakt ist, er war und ist ein Star. Der Eisbär unter den Eisbären. Da kann so ein Oller Lars oder die doofe Flocke sich mal eine Scheibe von abschneiden. Jacqueline 6 aus dem Wedding fragt: In der Bild steht, dass der Knut Ärger mit der Mama hatte, hat uns der Uli aus der Kneipe gesagt. Stimmt das, Max? Ich habe manchmal auch Ärger mit der Mama. Jetzt habe ich Angst. Liebe Jacqueline, das stimmt. Der Knut hatte Ärger mit der Mama. Also wenn dir nicht das gleiche Schicksal widerfahren soll wie dem Knut, dann streng dich an in der Schule. Nimm keine Drogen und sag dem Papa, er soll nicht sein ganzes Geld beim Uli in der Kneipe lassen. Dann kannst du bestimmt auch später studieren und musst nicht mit der Mama zu Hause streiten. Johannes, 5, aus Charlottenburg. Lieber Max, mich verwundert die Berichterstattung über Knuts Tod gar sehr. Hatte es doch anfangs den Anschein, er wäre einer Stressattacke mit anschließendem Ertrinken erlegen. Nun schreiben die Medien, es handele sich um ein Virus, der möglicherweise auf Tosca und die anderen Eisbären übergreift. Wem soll man da noch Glauben schenken? Johannes, du weißt doch eh anscheinend alles besser. Geh doch und kauf dir ein Eisbärenbuch, du arroganter Bengel. So, das war's von mir bei Frag doch mal den Max. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was dazugelernt. Viel Spaß noch bei der Sendung und immer schön nachfragen. Just Ask Max. Frag doch mal den Max. Frag doch mal den Max. Frag doch mal den Max. Just Ask Max. Just Ask Max.